La Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de cámara de Arnold Schoenberg en interpretación del ensamble Schoenberg de Holanda. En primer término presentamos a su atención Canción de la Paloma de los Bosques, de los Gurrelieder de Arnold Schoenberg, en transcripción para voz y 17 instrumentos a cargo del propio compositor. Interpreta la mezzo-soprano Jart van Ees y el ensamble Schoenberg. Escuchamos Canción de la Paloma de los Bosques, de los Gurrelieder de Arnold Schoenberg, en transcripción para voz y 17 instrumentos a cargo del compositor. Interpretaron la mezzo-soprano Yard Van Es y el ensamble Schoenberg. A continuación, también de Arnold Schoenberg escucharemos El Deseo de los Amantes, pieza para coro mixto y pequeño grupo instrumental. Interpretan Al Foss en el clarinete, Bob Zimmerman en la mandolina, Hans Budenberg en el violonchelo y el coro de cámara de los Países Bajos. Escuchamos El Deseo de los Amantes para coro mixto y pequeño grupo instrumental en interpretación de Al Foss en el clarinete, Bob Zimmerman en la mandolina, Hans Budenberg en el violonchelo y el coro de cámara de los Países Bajos. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar Pierrot Lunaire para canto hablado y ensamble instrumental de Arnold Schoenberg sobre 21 poemas de Albert Giraud. Interpretan Bárbara Zukova y el ensamble Schoenberg de Holanda. Den Wein, den man mit Augen trinkt, ist nachts der Mond in Wogen nieder. Keine Spinnen, Flut überschwemmt den Stier. Schmeichelt, breitet auf die Dunkel. scharfen Blut färbt die Lippen einer Kranken. Also ruht auf diesen Tönen ein vernichtungssüchtiger Reiz. Wilder Lust, abhorre Stören der Verzweiflung heißer Traum. Wie ein blasser Tropfen Blut färbt die Lippen einer Kranken. Des Himmels. Schwarze Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Ein geschlossenes mein Lord, hab ich verlernt, das Bild des Glanzes zu floss, zu floss. Schwarz weht die Flagge, mir nun vermaßt. Sich die Haare, bleiche Furcht, band sie am Platze. Durch die Finsternis, wie Augen, Tiere, aus den Todesrennen, Blut, fastlicher Rubin. Dirne mit langem Halse wird seine letzte Geliebte sein. In seinem Hirn steckt wie ein Narbe. Die Dirne mit langem Halse schlank wie die Linie am Hals. Ein Zöpfchen wollte sich durch den Scheib halten. Die Dirne. Der Mond, ein blankes Türkenschwert, von dem Schmauze zeige gesandt, gespenst sich aus. Hinab durch Schmerz ins dunkle Nacht. Pierrot, Erd und Rast und Herr und seine Wahlen, Tod, er zeigte zum Mond, Lamm, Tür, Schert, schwarze Teile, Kissen. Es schlattern unter die Knie und ich spricht der Jäger. Scharlach, das Haupt, erstarrt die Locken. Verweht der Lärm des Pöbels. Langsam sinkt die Sonne nieder. Eine rote Königskrone. Darauf stopft er mit dem Daumen seinen echten türkischen Tabak in den blanken Kopf Kassanders, dessen Schrein die Luft durchzetert. Dann dreht er ein Rohr von Weichsel hinten in die glatte Glatze. Und behaglich raucht und macht er seinen echten türkischen Tabak aus dem blanken Kopf Kassanders. Thank you. einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. So spaziert Pierrot im lauen Abend auf zu Glück und Abenteuer. Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug. Er besieht sich rechts und findet richtig einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. Warte, denkt er, das ist so ein Gipsfleck. Wischt und wischt, doch bringt ihn nicht herunter. Und so geht der giftige Schwalben weiter. Reit und reit bis am frühen Morgen einen weißen Fleck des hellen Mondes. Groteskem Riesenbogen kratzt Pierrot auf seiner Bratsche. Wie der Storch auf einem Beine knipst der Turm ein Bittergarten. Von sich wirft er die Bratsche mit der delikaten Linken fasst er den Kalt auf dem Kragen. Träumend spielt er auf der Glatze mit groteskem Der Mondstrahl ist das Wünschen macht mich froh nach Freuden, die ich lang verachtet. O alter Duft aus Märchenzeit, berauschest wieder mich. All meinen Unmut geb ich preis. Aus meinem sonnenumrahmten Fenster beschau ich frei die liebe Welt und träum hinaus in Seelgeweihten. O alter Duft aus En la parte final de nuestra emisión escuchamos Pierrot Lunaire para canto hablado y ensamble instrumental de Arnold Schoenberg sobre poemas de Albert Giraud. Interpretaron Bárbara Zukova y el ensamble Schoenberg de Holanda. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, en línea. En línea. Desde Xalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea.